Gefahr am Strand. Kapitel 1. Endlich Ferien. Die Schüler des städtischen Gymnasiums in St. Peter-Ording haben endlich Sommerferien und freuen sich. Toni, Markus, Kevin und Florian sind sehr gute Freunde. Toni ist 15 und kommt aus Köln. Er wohnt aber schon lange in St. Peter-Ording. Das liegt an der Nordsee. Der Strand ist hier sehr breit. Bei Ebbe, wenn das Wasser zurückgeht, kann man auf dem Strand segeln. Auch Toni will in den Ferien oft segeln und surfen, zusammen mit seinen Freunden. Die vier fahren mit ihren Fahrrädern an zwei Mädchen vorbei. 6 Wochen nur shoppen! Kommst du mit? Fragt Steffi ihre beste Freundin. Das ist ja typisch! Oder kennt ihr ein Mädchen, das nicht gerne einkaufen geht? Fragt Markus seine Freunde. Ja, meine Schwester, antwortet Florian. Naja, die ist ja auch erst 10, meint Kevin. Aber die Jungen wollen nicht länger über Mädchen sprechen. Es ist warm, die Sonne scheint und die Surfbretter warten schon.